Aggressiv, vor Gesundheit strotzend, mit weißen Schläfen und dunklem Schnurrbart, grobes, hässliches, hochrotes Gesicht. Abby Benjamin, Besitzer einer Supermarktkette. Hallo Felix. Hallo Abby. Hallo Felix. Hallo Mary. Sie hatte mich wiedererkannt. Die Frau, die ich am liebsten anschauen und berühren mochte, hatte mich wiedererkannt. Hatte mit großer Natürlichkeit Hallo Felix zu mir gesagt. Weiter nichts. Die Mariachis sind doch ideal, um intime Gespräche abzuschirmen, findest du nicht? Veilchenblaue Augen mit goldenen Funken. Ein bildhübsches jüdisches Mädchen mit schwarzen Haaren und großzügigen Dekolletés, die sich Öl zwischen die Brüste rieb, damit deren Trennungslinie glänzen sollte. Felix sah verstohlen auf die Uhr. 3:30. Und das Essen fing immer noch nicht an. 6:00 erwartete ihn der Staatssekretär. Was wird gefeiert? Mein 10-jähriger Hochzeitstag. So lange? So kurz. Genauso lange, wie wir uns nicht gesehen haben. Sehr lange. Das lässt sich leicht ändern. Du weißt, dass mich nur das Physische interessiert. Geh in das Motel nebenan, lass den Wagen vor deinem Bungalow stehen. Ich fahre dann meinen Wagen hinter das Gebäude. Warte auf mich. Ich habe 6:00 eine wichtige Verabredung. Abby verkündete mit wichtigtuerischem Gefuchtel, dass zum Abschluss des Festes mit 4 Jungkühen ein Stierkampf veranstaltet würde.